Где, по мнению Герхарда Шрёдера, можно попробовать самую вкусную жареную колбасу с соусом карри? Kanzlers Currywurst. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele unterschiedliche Wurstarten wie bei uns. Frankfurter, Pfälzer, Weißwurst, Fränkische, Bockwurst, Regensburger und tausend andere Sorten. Die meisten Deutschen lieben Wurst. Sie essen sie gekocht oder gebraten, mit Ketchup oder Senf. Dazu gibt es eine Semmel, Sauerkraut, Kartoffelsalat oder Pommes frites. Kein Wunder, dass die Wurst auch in unserer Sprache eine wichtige Rolle spielt. Jetzt geht es um die Wurst, sagt man, bevor eine Entscheidung fällt. Das ist mir Wurst, bedeutet dagegen, dass einem etwas völlig gleichgültig ist. Auch unsere Musik beschäftigt sich immer wieder mit der deutschen Lieblingsspeise. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ist dieser Refrain aus einem bekannten Karnevalslied nicht richtig philosophisch? Der Popsänger Herbert Grönemeyer liebt Currywurst und widmet ihr einen ganzen Song. Currywurst? Eine weiße oder rote Bratwurst wird in Stücke geschnitten, darüber kommt Ketchup und Currypulver. Keine besonders raffinierte Speise, finden Sie? Das mag sein, aber unser früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder isst nichts anderes so gerne. Glaubt man ihm, gibt es die beste Currywurst bei Konopke. So heißt eine traditionelle Imbissbude im Osten Berlins. Konopkes Soße wird seit Jahrzehnten nach einem geheimen Rezept hergestellt und schmeckt einfach himmlisch. Wenn Sie mal nach Berlin kommen, fahren Sie in die Schönhauser Allee zu Konopke und probieren es selbst. Wer weiß, vielleicht treffen Sie dabei unseren Ex-Regierungschef.